Operation Lithos. Hörspiel von Martin Daske. Die britische Hauptstadt London ist erneut Ziel eines Anschlags geworden. Aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag. Dann habe es auch Schüsse gegeben. Auch dabei stehen wir an der Seite der Franzosen. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Natürlich gab es Tage, an denen ich nicht daran dachte. Immer wieder. Einmal sogar mehrere Wochen lang, kein einziges Mal. Fast kein einziges. Das war Ende der 90er in Haifa, bevor Madeleine und ich uns... Aber das steht doch alles in den Protokollen. Nein. Wieso soll ich Ihnen das jetzt noch einmal erzählen? Das sind wir doch schon 100 Mal durchgegangen. Ich bin nicht besessen von ihm. Nein, Sie wollen das nicht verstehen. Das kann doch nicht immer so weitergehen. Natürlich weiß ich, mit der neuen Leitung der Firma. Ja, das ist klar. Aber bin ich denn jetzt der Einzige, der das ganze Ausmaß erfasst? Sie können die Operation doch nicht einfach begraben. Wissen Sie, wie viele Ermittler wir verloren haben? Seit wann wir das hier machen? Hören Sie doch mal zu! Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 2014 in der Wohnung über den Stickereishop, 27 Monrose Avenue in Williamsburg, Brooklyn. Viele hatten es versucht. Die Suche nach dem Stein fortgesetzt. Undankbare Suche. Jahrzehntelang zum Teil. Karl, Jean-Claude, andere. Immer haben sie die Suche abgebrochen. Sei es aus Unvernunft, Verzweiflung oder Feigheit. Nach meinen Aufzeichnungen und den Datenbanken, die mir noch zur Verfügung stehen, gibt es niemanden mehr. Monsieur Rodka vielleicht? Ob er vielleicht als einziger immer noch, immerhin, nach 25 Jahren? Odessa, die letzte heiße Spur. Alle Berechnungen ließen nur diesen einen Schluss zu. Und dann der Untergrund. Wie vom Erdboden verschluckt, hieß es damals. Aber haben Sie eine Ahnung, wie viel Untergrund denkbar ist? Weit mehr, als ich mir je zu träumen wagte. Die Menschen glauben, sie kennen die Straßen, durch die sie fahren. Glauben zum Beispiel, wenn sie durch die Torstraße gehen, dann rechts abbiegen, kommen sie in die Gartenstraße. Das kann heute so sein. Muss aber morgen nicht stimmen. Gestern auch nicht übrigens. Eines Tages, und das wird passieren, auch Ihnen, biegen Sie hier ab und sind in Wien, sagen wir, in der Hamburger Straße. Aber es könnte schlimmer kommen. Und es wird. Selbst wenn Sie der Einbahnstraße richtig herumfolgen sollten, könnte es durchaus geschehen, dass Sie sich plötzlich in der Kirillowskaja Straße in St. Petersburg wiederfinden. Und das wollen Sie nicht, nach all dem, was in Atlanta geschehen ist. Sie erinnern sich? Nein? Trauer und Bestürzung bestimmten heute die Reaktion. Das Attentat im März 2004 forderte fast 200 Todesopfer, Tausende wurden verletzt. Ambulances rushed more than 1,000 wounded to city hospitals. Um 8:30 gab es eine Explosion im Bahnhof. Ein Mitarbeiter der Bahn verfolgte die Szene. The next message that is coming from this town. Skipperstraat. Prinz Henrikade. Oster. Aber an Amsterdam erinnern Sie sich. 2011. Das Gerichtsgebäude. Um 2.30 Uhr in der Nacht gab es einen großen Knall. Nur dem glücklichen Umstand, dass in dieser Nacht eine Ecke weiter schon die Denham Road begann, mit Blick auf die Western Port Bay, und es in Melbourne schon 10.30 Uhr morgens war und die Straßen leer wegen der Hitze, verdanken wir, dass es diesmal keine Verletzten gab. Etwas irritierend ist aber doch, dass das Straßenbahnnetz nicht bis dort draußen reicht. New York, Bali, Istanbul. Über die Mörder müssen Entschlossenheit und Verteidigungsbereitschaft werden. Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der nötigen Gewissheit. Circa 60 bis 80 Metern kam der Sattelschlepper. I have just chaired a meeting of the government's emergency committee COBRA, where we discussed the details of and the response to. De ellas de gravedad en seis diferentes atentados perpetrados anoche en París. Kann ich etwas mehr Wasser bekommen, bitte? Danke. Ich verstehe ja, dass der Dienst jetzt Budgetkürzungen habe. Ohne die DNA-Sensoren hätten wir nicht einmal den Kenntnisstand von 2004 erreicht. Natürlich waren diese Ausgaben nötig. Ja, glauben Sie, ich hätte nach meinem Ausscheiden vor 10 Jahren noch einmal freiwillig? Aber nein, Ihr Vorgänger hat mich quasi gezwungen, die Abteilung wieder zu übernehmen. 60 Jahre verfolge ich diesen Stein jetzt, dieses Phantom. Nein, das werde ich Ihnen nicht sagen. Dafür haben Sie keine Freigabe. Sorry. Nein. Da können Sie lange warten. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 2015 in Antwerpen, Udemannstraat 26 im Hinterzimmer des Tattoo-Studios. Natürlich standen uns damals vor 25 Jahren noch lange nicht all die wunderbaren Datenauswertungsprogramme zur Verfügung, die wir heute haben. Das hat sich alles entwickelt. Er aber auch heute. Am 2237. Tag vor meinem Tod, diese Zählweise habe ich übernommen, muss ich uns eingestehen, dass der Untergrund eine falsche Fährte war. Na klar, Höhlen eignen sich gut für seine Zwecke. Ungenutzte U-Bahn-Tunnel, Geheimgänge, Burgverliese, Luftschutzbunker, ja. Wir haben Jahre, wenn nicht Jahrzehnte damit verbracht, die geringsten Farbabweichungen in der Wandstruktur, Wasserflecken im Beton und Fugenrisse zu untersuchen. Wie wir in den Jahrzehnten zuvor kein Kopfsteinpflaster ununtersucht ließen. Alles ohne Erfolg. Und doch war er immer da. Ist immer da. Manchmal reichte ein Kieselstein, der eine Weiche blockierte. Und wieder starben Menschen. Und dann wussten wir, er ist nicht weit. Der verfluchte Stein. Eine Hiobsbotschaft. Bedeutet sie doch die Gefahr? Wieder weiblich Britannien auch nach einer Nacht des Terrorangriffs. Eine weitere Nacht des schrecklichen Menschen. Über das gesamte Land die höchste Sicherheit. Cumbres de Acufigo. Alicante. Union Posta. Calle José Simón Bolívar. Calle Correspondencia. Calle Isabella Católica. Calle. Gut, reden wir über Anfänge. Meine Anfänge. 1977 habe ich die Abteilung von Bernhard übernommen, der damals schon unter der Krankheit litt. Oh ja, er hat noch lange weitergemacht, das wissen wir. Ja, auch das steht alles in ihren Protokollen, aber eben nicht mehr als Direktor. Mehr als Einzelgänger, als Fossil sozusagen. Aber der Input war manchmal schon noch erstaunlich. Ungefähr zu der Zeit fiel mir bei einem Symposium in Bern eine junge Frau auf, Studentin. Wir trafen uns ein paar Mal und ich rekrutierte sie. Madeleines Akte dürfte allerdings immer noch unter Verschluss sein, da kommen selbst Sie nicht ran. Ja gut, was kann ich Ihnen sagen, meinen Sie Ihre Ausbildung? 5 Jahre, das volle Programm, alle Stationen. Sämtliche Techniken, legale und illegale. So viel hatten wir noch nie bei einem einzigen Agenten in das Training investiert. Aber es hat sich ausgezahlt. Anfangs. Lange. Aus ermittlungstaktischen Gründen hat sich die Polizei hier in Manchester den ganzen Tag damit zurückgehalten. Die Polizei durchkämpft mit einem Großaufgebot die Straßen der Innenstadt. Zwei Verdächtige werden festgenommen. Gerade gegen 10 Uhr. Zentralbahn ist mitten in der Stadt ist gesperrt. An den 7. Juli 2005 erinnern sich sicherlich alle. Damals war ich gerade in Kapstadt, immer auf der Hut, lauernd. Aber etwas sagte mir, dass es wieder einmal nichts werden würde. Es war zu staubig, zu trocken. Als ich von der New Market Street in die Church Street abgebogen war, kurz bevor ich in die Beach Road einbiegen wollte, um den Zug an der Woodstock Station zu nehmen, um nach Hause zu fahren, fand ich mich unversehens in der Liverpool Street wieder, in London, wo nur eine halbe Stunde vorher im U-Bahnhof eine Bombe explodiert war. 7 Tote. Erste-Hilfe-Kästen fest verschlossen und Notausgänge blockiert. Einsatzfahrzeuge wurden an falsche Bahnhöfe geschickt. Dieses Monster. Die Tatsache, dass sich um 9.47 Uhr noch eine weitere Explosion in einem Bus ereignete, stützte aber in der wochenlangen Auswertung unsere Theorie, dass die Zeiten im Untergrund sich dem Ende näherten. Ich hatte einfach Glück, wissen Sie. Der Rising Star des Dienstes. Aber das war auch 1956 nicht so schwer. Es gab ja nach dem Krieg kaum fähige Leute. Und diese Abteilung war immer klein. Seit der Gründung vor vielen 100 Jahren. Nein, das verrate ich Ihnen nicht. Wieso sollte Stonehenge was damit zu tun haben? Sie haben doch nicht mehr alle. Gleich kommen Sie noch mit den Zapotheken. Geheim ja, aber doch kein Kult. Sie sehen nur die Fassade. Katastrophen, Anschläge, Unglücke. Aber es ist nicht mehr so einfach. Da wächst und verändert sich etwas. Und wir wissen nicht wie und wo. Das ist Teil des Problems. Ja. This station is Waterloo. Change here for the Bakerloo, Northern and Waterloo and City Line. This National Rail and International Change relevant. Here for Circular District Line. Exit for Westminster Abbey and Houses of Parliament. Hey. 2006 im Sommer. In einer der wenigen Straßenbahnlinien Londons, in West Croydon, wieder mal in einer Church Street Trembling Stop, war ich den ganzen Tag auf der Jagd. Wechselte immer wieder die Waggons, die Richtung und natürlich meine Kleidung. In Sekundenschnelle sein Aussehen verändern zu können, die Gangart, ist lebenswichtig in diesem Job. So wichtig wie die Stadtpläne der Einsatzorte auswendig zu können. Ich war seit Tagen nur zwischen Betriebsende und Betriebsbeginn dazu gekommen, ein paar Stunden zu schlafen, meist auf einer Bank im Wendell Park. Ich musste etwas essen und schlug zu Fuß ein paar Haken. Durch die Drayton Road, dann rechts in die Drummond Road, die Frith Road, vorbei an der brasilianischen Jiu-Jitsu-Schule, um in Rileys Sports Bar einzukehren. Kaum hatte ich aber den Fuß auf die Fahrbahn gesetzt, um Pretty's Yard zu queren, da gab es mal wieder einen lauten Knall und ich fand mich inmitten von schreienden und flüchtenden Menschen wieder, am Bahnhof Matunga Road im Süden Mumbais. 7 Bomben explodierten damals am 11. Juli in rascher Folge. Hatte der Stein mich also wieder erwischt. Und das nur 2467 Tage nach dem Tod des alten Mannes. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 2016, in der sicheren Wohnung über dem Restaurant 38 Ramses Street in Kairo. Natürlich haben wir unsere Kontakte immer weiter ausgebaut. Sonst hätten wir nach 1991 gleich aufhören können. Das Deuxième Bureau unterstützt uns. Die Briten, die Inder. Das ist schon sehr gut. Immer bessere Kameraüberwachung. GPS-Sender, die wir an immer kleineren Steinen anbringen konnten, die uns manchmal wieder auf eine unerwartete Spur brachten. Aber in großem Ausmaß hat uns das erst geholfen, als wir mit dem Untergrund abgeschlossen hatten. Die Schienen brachten uns darauf. Als Jean-Claude 1993 die Meudon-Schienenreste entdeckte, die von der alten Fabrik ins Herz der Stadt führten, verrostet, aber kürzlich genutzt, da ahnten wir, wie es sein könnte, wie es werden würde. Aber ob wir es noch erlebten? Es ist kurz nach 17 Uhr, als ein weißer Lieferwagen mitten in eine Menschenmenge rast. Passanten berichten, er sei im Zickzackkurs auf sich zugefahren. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß man, dass diese Explosion um 22.45 Uhr lokaler Zeit stattgefunden hat, also 1996. Ein schöner Sommertag in Hamburg, 27. Juli. Französische Informanten in Marseille hatten uns Hinweise auf eine Spur gegeben, die nach Hamburg führte. Ich war nun eine Woche dort, hatte unser Kontaktnetz aktiviert und eine provisorische Leitstelle in einem alten Lagerhaus eingerichtet. Auf der Suche nach ein paar unauffälligen Autos, die wir zur Überwachung einsetzen wollten, ging ich den Billhorner Röhrendamm entlang. Als plötzlich eine kreischende Menschenmasse auf mich zuwalzte, alle schrien auf Englisch nach Hilfe. Ich flüchtete mich zwischen ein paar Bäume und dann hörte ich auch schon die Explosion. Da, wo der Elbpark Entenwerder hätte sein müssen, war nun das beschädigte Centennial Olympic Stadium in Atlanta. 111 Verletzte und 2 Tote, darunter ein türkischer Kameramann. Wieder hatten wir es nicht verhindern können, nicht einmal voraussehen können. Es war zum Verzweifeln. This is Stratford Hill. Please mind the gap between the train and the platform. This is Knightsbridge. Hören Sie. Jetzt sitzen wir schon 28 Tage hier. Und Sie haben doch immer noch nichts gegen mich in der Hand. Nichts. Selbst Ihr Verein kann mich nicht ewig hier festhalten. Ich sage Ihnen ja schon alles, was ich kann. Kann und darf. Ich weiß nicht genau, warum sie es getan hat. Geld kann es nicht gewesen sein. Vielleicht ist es auch meine Schuld. Da waren wir schon fast 2 Jahrzehnte zusammen. Nicht nur auf der Suche. Sie wissen doch, wie sowas ist. Man sucht, man fiebert und grübelt gemeinsam. Da passiert dann irgendwann und dann vergeht Zeit und die Suche endet nicht. Das Faszinosum des Gegners, sicher, ja, auch. Des Unergründlichen, sich ewig Entziehenden, ja, das mag sein. Sind wir nicht alle in Gefahr? Naja. Sie sicher nicht. Schon klar. Strada Ion Campignano, Cale a Vittorio, Strada Edgar Quiden, Strada Academiei, Strada Doamnei, Strada Smardan, Strada Lipșan, Strada Șelar, Strada Gabruveni, Pasajul Frances, Strada Covaci, Strada Sepciar, Strada Barației, Calea Moșilor, Strada Sfântă Vine. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 1947 in Salzburg, Sigmund Hafner Gasse 7, erster Stock links. Mit den Jahren wurde es immer schwieriger. Die einst so starke Verbindung, die zwar immer rätselhaft und unerklärlich war, verblasste, zerbröckelte uns sozusagen unter den Fingern. Damals, in Lissabon, 1755, haben wir ihn in unserem jugendlichen Leichtsinn fast bewundert, seine Raffinesse zu schätzen gewusst und uns so manchen Trick abgeschaut. Auf seine Weise war er ein umsichtiger Lehrer und wir seine gelehrigsten Schüler. Unmöglich hätten wir ihm sonst später immer wieder auf die Spur kommen können. Selten, aber das kam vor, waren wir ihm sogar einen Schritt voraus. Wussten, wo er demnächst auftauchen und zuschlagen würde. Und dann, als ob es nicht schwer genug war, wurden wir wieder verraten. Er tauchte nicht auf, beziehungsweise in einem anderen Sektor. Und wir begannen wieder von vorn. Ich habe keine Ahnung, warum Sie jetzt über Rumänien sprechen wollen. Natürlich können wir das machen, aber das ist reine Zeitverschwendung. Ja, ich weiß, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber das ist doch nur ein Detail, ein winziges Puzzleteilchen. Ich gebe gern zu, dass sich das alles permanent beschleunigt. Wie könnte ich das ignorieren? Wir sind doch die Ersten, die... Na, da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Noch vor 2-3 Generationen hatten wir Zeit, jedes Mal uns neu aufzustellen, die Spuren auszuwerten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Die nicht immer richtig waren, sonst hätten wir ihn längst gehabt. Manchmal waren wir nur um weniges zu spät. Heute sind wir immer zu spät und immer zu wenige. Es ist, als ob er sich aufgeteilt hat, oder? Und Sie wollen uns abschaffen? Oh mein Gott! Die seit gestern Abend daran arbeiten, diese unselige Tat aufzuklären, sie wird aufgeklärt werden. Laurent de Louvre, das Grauen hat erneut Frankreich getroffen. This morning more than 190 people were killed and more than 1400 injured. Gestern gegen 20 Uhr fuhr ein Sattelschlepper mit polnischen Kennzeichen. Das Straßenbahnsystem in Manchester wurde routinemäßig von uns überprüft, obwohl eigentlich niemand daran glaubte, dass diese Stadt für ihn von Interesse sein könnte. Zu unwichtig insgesamt vielleicht. Die Lage, das Wetter, keine Ahnung. Aber einer musste das machen. Und das Los fiel auf mich. So zog ich los. Woche um Woche. Und machte Aufzeichnungen, verglich Farben und Strukturen, folgte den Schienen, suchte verborgene, vergessene... Na, was man eben alles so tun muss in diesem Gewerbe. Es ist nicht immer aufregend, weiß Gott nicht. Aber wer weiß, man biegt um eine Ecke und ist vielleicht doch wieder mitten im Geschehen. Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, nicht einmal denken. Aber Sie werden verstehen, dass nach Wochen langweiligster, ja fast buchhalterischer Arbeit auch eine Katastrophe eine fast angenehme Abwechslung sein kann. Yeah. met Engels en Bovina nog vragen hebben, kunt u deze ons gebieden personeel stellen. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 2002, Krakau, in der Abstellkammer des Fitnesscenters bei Via 5. Verrat ist immer am schlimmsten. Pulverisierte Hoffnung. Als Madeleine 1993 von einem Lehrgang aus Namibia zurückkehrte, nach fast 7 Monaten Special Training, hätten wir nie gedacht, dass sie das Neugelernte und ihre Talente einmal gegen uns einsetzen könnte. Immer wieder führte sie uns sogar ganz dicht heran. Wir konnten ja nicht ahnen, dass die beiden in ständiger Verbindung standen. Das Debakel in Bukarest und dann in Manchester, wo die Satellitenüberwachung plötzlich zusammenbrach, das hätte mich nervös machen müssen. Schließlich war es Madeleines Idee, die pakistanischen mit den indischen Satelliten zu koppeln, um eine breitere Abdeckung zu erreichen. Turngasse, Berggasse, Hahngasse. Türkenstraße, Maria-Theresien-Straße, Börsegasse, Schottenring, Hohenstaufengasse, Renngasse, Lieblingerstraße, Färbergasse, am Hof, Heidenschuss, Bognergasse, Seitzergasse, Steindlgasse, Tuchlauben, Landskrongasse, Bauernmarkt, Lichtensteg, Rotenturmstraße, Fleischmarkt, Griechengasse, Hafnersteig, Laurenzerberg, Schwedenplatz, Postgasse, Franz Josefs. Nein, ich habe sie nicht festnehmen lassen, natürlich nicht. Sie wurde observiert, rund um die Uhr, mit 11 Teams. Schließlich wussten wir nun, dass sie Kontakt hatte. Nein, das hätte doch alles zunichte gemacht. Ich hätte es früher erkennen müssen. Einmal, glückliche Zeiten waren das, wir gingen von einem missglückten Einsatz in, nein, völlig egal, wo das war, in einem Sommergewitter zurück in die sichere Wohnung, völlig durchnässt. Da sagte sie, er wechselt die Perspektive, wenn wir glauben, wir wechseln sie. Vielleicht sind wir es, die immerzu am gleichen Punkt vorbeilaufen, in verschiedenen Tangenten, die uns wie Wege vorkommen. Das hätte mich stutzig machen müssen. Der Tag nach dem Anschlag. Guten Abend und willkommen zu diesem Rennen. Im blauen Sommerabend ist die Gegend mit vielen Sehenswürdigkeiten und Kneipen normalerweise voller Berlin Menschen. Berlin ist heute Abend eine sehr ruhige Stadt. Gardons confiance. Vorwiegend fast 200 Todesopfer. Ich stieg also mal wieder in Piccadilly Gardens in die Bahn, bewaffnet mit meinem Notizblock und sicherheitshalber den Regenmantel über dem Arm. Die Bahn zockelte die Parker Street entlang, bog in die Fußgängerzone parallel zur West Mosley Street und querte Charlotte und Booth Street. Und noch bevor wir zur Princes Street kamen, war mir klar, dass ich die Manchester Art Gallery nicht erreichen würde. Es gab einen gewaltigen Ruck und dann stürmten auch schon bewaffnete und maskierte Männer das Casino. Benzinkanister wurden geleert, Handgranaten flogen, die Männer eröffneten das Feuer. 53 Menschen starben an diesem 26. August 2011 in Mexico City. Ich hatte Glück. Ja, da waren wir abgelenkt, das muss ich gestehen. Ich war abgelenkt. Was hätte uns nicht durchrutschen dürfen? Sicher, der Abgleich der Bilder des Weltraumteleskops mit der Gesichtserkennung ist Routine. Aber trotzdem, mit mehr Sorgfalt. Vielleicht... Ja, glauben Sie denn, Ihr Tod hätte mich kalt gelassen? Nein, Wir haben alle angenommen, ihr Tod würde sie entlasten. Hatte er sie schließlich doch erwischt, sie in eine Falle gelockt. Wir dachten, ja, das Flugzeug hätte sie nicht nehmen dürfen. Sie wusste doch, wie riskant das war. Kurz nachdem sich wieder alle Umrisse verschoben hatten, kurz nach dem Kollektiven, wieder eine Windung weiter in der Spirale. Heute bin ich davon überzeugt, dass ihr Scheitern Absicht war. Sie hat sich zerstört, um die Kontrolle zu behalten, um abzulenken. Nein, letztlich nicht. Aber lange genug. Es geht doch immer nur um Macht. Macht. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Mathematiker mit den Mystikern zusammengebracht wurden. Genau. Als die Zahlenspiele begannen. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 1991 in Rom, Via Galvani im Abfallkorb an der Haltestelle der Linie 719. Es muss Karl gewesen sein, der uns darauf brachte. 14 Jahre nach Odessa und nur 753 Tage nach dem Tod des Alten. Es sei so ein schreckliches und unregelmäßiges Auf und Ab. Plötzlich hatte ich die Idee, alle Orte, an denen der Stein jemals aufgetaucht war oder auch vorgetäuscht hatte, sich zeigen zu wollen, auf ihre Höhenmeter zu untersuchen und im zeitlichen Ablauf in ein Koordinatensystem einzuzeichnen. Und wirklich, es funktionierte. Die Kurve ähnelte stark einer akustischen Wellenform. Und als wir sie im Computer abspielten, damals noch ein Atari ST, hörten wir eine Mischung aus Sprache und Klopfen. Sehr kratzig, sandig, aber deutlich. Das musste der Durchbruch sein. Jetzt mussten wir das nur noch dekodieren. Dann wäre unsere Mission doch bald von Erfolg gekrönt. Sie wissen genau, dass ich Ihnen dazu nichts sagen darf. Aber sagen Sie, haben Sie nie, hat niemand im Ministerium sich jemals Gedanken darüber gemacht, ob wirklich alles den gleichen Gesetzen unterliegt? Nein, ich meine physikalische, quantenphysikalische. Sicher? Ich nicht. Je länger ich darüber forsche. Ja, meinetwegen jage, das ist aber nur ein Aspekt davon. Also, je länger ich forsche, desto unklarer wird es. Ja, wir folgen scheinbar klaren Linien. Entdecken Muster im Großen und im Kleinen. Ja, wir ziehen selber Linien und Gitternetze. Und freuen uns, wenn ein paar Dinge unseren Berechnungen entsprechen. Und dann wundern wir uns, dass der Kreis nicht rund wird. Weil es nie einer war. Und nie einer werden wird. Worship Street. Clifton Street. Pinder Street. Apple Street, Primrose Street, Spittle Square, Folgate Street, Blossom Street, Fleur-de-Lis Street, Elder Street, Quaker Street, Grey Eagle Street. Ich blieb einige Zeit in Mexico City. Es war nicht zu beweisen, dass der Stein dahinter steckte, aber ich musste es versuchen. Wenn es so war, dann würde er mich schon irgendwann wieder in die Falle locken, heimtückisch und hinterrücks zur nächsten Katastrophe expedieren. Da musste ich nur Geduld haben. Und wenn nicht, ja, dann war ich am falschen Ort. Wenigstens in Sicherheit. Am 2. Februar 2010 stieg ich an der Metrostation Zapata aus. lief die Calle Juan Sanchez Ascona entlang, immer wieder in den Schaufensterscheiben nach Verfolgern Ausschau haltend, bog entgegen der Einbahnstraße in die San Lorenzo ab und wollte anschließend in die Calle Gabriel Mancera, wo ich einen kleinen Schuster wusste, der mir die Schuhe neu besohlen sollte. Als ich plötzlich einen Zug hörte, der dicht an mir vorbeiraste und dann von einer gewaltigen Explosion zerfetzt wurde und entgleiste. Ich erkannte den baltischen Bahnhof von St. Petersburg sofort. Es war genau 4.15 Uhr. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 2015 in Oslo, Holländer Gatter, im Kassenhäuschen des Nordic Black Theater. Wir machen uns mit Feuereifer an die Arbeit. Das ganze Team. Wir holen alle Außendienstler von der Straße, wo sie auch sind. Wir haben sogar die alte Zentrale reaktiviert, in der Prinzregentenstraße. Fordern alle, aber auch wirklich alle Gefallen ein, die uns jemals jemand schuldete. Neue Technik, nur vom Feinsten. Vernetzt mit allen Datenbanken, die uns irgendwie erreichbar sind. Und mit einigen, auf die wir nicht zugreifen dürften. Dann beginnt die Suche nach den Fingerprints. Wir werden gewinnen nach all den Jahren. Die Nachricht entschlüsseln, das Morden stoppen. Das war am 381. Tag vor meinem Tod. Um 8:30 gab es eine Explosion im Bahnhof. Es war ein Mann mit kurzen Haaren und einem weißen Hemd. Zum Stand der Ermittlungen jetzt Barbara Jung live aus Manchester. Was ist bisher bekannt? Gibt es schon mehrere Terror Informationen? Terror mitten in Barcelonas touristischen Zentrum. Tote geben. Dass die Männer das Feuer eröffnen. Angriff auf unsere Mitte, auf unsere Art zu leben. Ich persönlich werde nicht ruhen. Ich suchte natürlich erst einmal die Umgebung des Bahnhofs ab, dehnte dann aber schnell die Suche aus, sogar auf beiden Seiten des Kanals, der natürlich im Februar zugefroren war. Und da es weiter schneite wie verrückt, waren die Spuren, wenn sie denn vorhanden gewesen, schnell unsichtbar. In der Ulica Skapina gab es ein paar Schottersteine, mehr kleine Brocken als richtige Steine. Aber das war's auch schon. Ich wohnte in einem sicheren Haus in der Ulica Metrostojewzew und hatte nicht vor, lange zu bleiben. Doch die Zentrale hatte Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, dass sich in St. Petersburg bald wieder etwas rühren sollte. So blieb ich. Auf allen Gebieten. Fährtensucher, Astronomen, Astrologen, Mikrobiologen, Psychologen, Mathematiker, Chemiker, Akustiker, Meteorologen, Autisten, Astronauten. Halb Silicon Valley hat für uns gearbeitet. Traumdeuter, genauso wie Komponisten und Schizophrene. Wir haben nichts unversucht gelassen. Die Medien. Ist das Böse vergangener Zeiten böser als das Böse von morgen? Ist es umgekehrt? Ist die nächste Primzahl die Lösung? Oder müssen wir einen zusätzlichen Breitengrad einfügen, damit das Raster eng genug scheint? Wahnsinn, oder? Cindy Lane, Nanubai Desai Road. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Jahre später, am 896. Tag vor meinem Tod. Ja, auch ich musste diese Zählweise als die einzig richtige akzeptieren, lief ich wieder durch die Straßen von Paris, lief noch einmal die Route ab, auf der wir ihn beinahe erwischt hätten. Von der Rue Saint-Lazare in die Rue des Martyrs, rechts in die Rue Charron, dann links in die Rue Milton, rechts in die Rue de la Jean Bailly, links in die Rue Rodier, wo ich im Bistro Otaru den Sohn von Monsieur Brodka treffen wollte, der mir telefonisch und sehr aufgeregt mitteilte, er hätte Neuigkeiten. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt in Venedig, Calais Perdon, in der Buchhandlung Edition Damocles 2003. Es gab tausende von Übereinstimmungen. Wir waren begeistert. Der akustische Fingerprint hatte mit über 90% Wahrscheinlichkeit Verwandtschaft zu Stimmen, die wir kannten. Einstein war darunter, aber auch Churchill, Bismarck und Mussolini. Seltsamerweise auch Bernhard Vicky und ein recht unbekannter argentinischer Balladensänger. Das brachte zwar viel Ermittlungsarbeit, viele Verhaftungen und Verhöre, aber letztlich brachte es uns nicht weiter. Auch auf der Geräuschebene gab es Treffer, nicht so viele wie erhofft, aber doch mehr als 60% Übereinstimmung mit singenden Dünen, Sand im Getriebe von großen Maschinen, quietschenden Türen und vereisten Straßenbahnschienen. Diesem Aspekt haben wir allein 8 Monate gewidmet. Die Sicherheitsmaßnahmen sind weiter extrem. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ein Mann starb, mindestens 10 Menschen wurden verletzt. Das Gebiet rund um die London Bridge südlich der Themse weiträumig abgesperrt. Mr. Speaker, let this be the message from this house and this nation today. Le concert avait commencé il y a peu près une heure. Oh my God! Bevor er von Polizisten erschossen wird. Wir sind dabei, ein ganzes Heer von Außendienstlern, zeitgleich alle Straßenbahnnetze abzufahren und auf Anomalien abzuklopfen, auf Synchronizitäten, Fahrplanänderungen, die nicht sein können, Haltestellen, die es schon lange nicht mehr gibt. This is a Manhattan-bound 6 local train. The next stop is Hunts Point Avenue. Stand clear of the closing doors, please. Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 1953 in Edinburgh, Princess Street, im Keller der Royal Scottish Academy. So allmählich kamen uns wieder Zweifel. Der Enthusiasmus schwand. Die Stimmung sank. Wir schickten die Ermittler wieder los auf die Straße. Mit neuen Tarnidentitäten, neuen Geräten. Und mit der Hoffnung, dass irgendwann irgendwer einmal des Steins habhaft werden würde. So wie es mir bzw. Bernhard einmal gelungen war, den Stein zu berühren und seine gerillte Oberfläche abzutasten. Wie ein Tonabnehmer die Rillen einer Schallplatte. Auch damals schon erfühlten wir einen Klang, ein langgezogenes, tiefes Tönen, sandig, knirschend irgendwie. Damals wussten wir noch nichts von singenden Dünen. Das wäre eine Spur gewesen. Aber dann war es doch vergebens, weil ich mich umdrehte, um mein Aufzeichnungsgerät aus der großen Umhängetasche zu nehmen. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte der Stein und war fort. Wieder einmal. Der Sohn von Monsieur Brodka tauchte nie auf im Bistro. Am nächsten Tag fand man seine Leiche in einem kleinen Park in Melbourne. Das hatte ja nicht gut gehen können. Erkelenzdamm, Kutschinerstraße, Prinzenstraße, Moritzstraße, Lobergstraße, Kutschinerstraße, Alexandrinenstraße, Nachvogelstraße, Mittenwalderstraße, Fürbringerstraße, Sollensstraße, Riemannstraße, Zossenerstraße, Bergmannstraße. Das dritte Mal innerhalb weniger Monate berichten Medien aus aller Welt über Großbritannien als Terrorschauplatz über Todesstrafen. Le gars est von einer Schusswaffe herzuhören scheint. Der Telegraph berichtet, dass hier aus den Tagebuchaufzeichnungen sichergestellt 1963 in Bremen, am Dobben, in der Apotheke. Die Stimmung auf dem Nullpunkt. Wir sitzen untätig in unseren Quartieren. Nur selten rafft sich jemand auf und macht einen weiteren halbherzigen Versuch. Ich verbrachte ein paar Wochen mit dem Versuch, das Klopfen, das wir in der Wellenform entdeckt hatten, zu dekodieren. Ja, Morsezeichen kamen mir natürlich als erstes in den Sinn, natürlich. Und es gelang mir auch, ein paar Buchstaben zu erkennen. Ein M und ein W und ein B. Aber egal, wie ich diese Buchstaben kombinierte, egal, mit welchen Vokalen ich die Lücken ausfüllte, es ergab keinen Sinn. Es konnten die Anfangsbuchstaben von Städten oder Orten sein, an denen er sein Unwesen getrieben hatte. Bukarest oder Berlin, Melbourne oder Mexico City, Wien. Aber hilft uns das weiter? Das kann ich nicht ausschließen, aber ich werde Ihnen trotzdem keine Beweise liefern. Sie lassen mich ja sowieso nicht wieder gehen. Aber das ist egal. Wir haben Vorkehrungen getroffen, wie immer. Wir lassen nicht zu, dass irgendeine Regierung die Mission gefährden könnte. Haben wir nie und werden wir nicht. Was soll das heißen? Glauben Sie, ich hätte so eine Art geheimes Ich? Ja, natürlich führen wir ein Doppelleben, aber anders als Sie denken. Während viele nur dafür arbeiten, gibt es andere wenige, die dafür leben. Die meisten könnte man in den Spiegel schauen lassen. Das wäre nicht schlimm, ungefährlich, harmlos. Aber nehmen Sie Bernhard zum Beispiel, Monsieur Brodka, ja oder mich. Das wollen Sie nicht, dass wir uns im Spiegel sehen. Denn was hat sich geändert? Das Bild ist immer noch das Bild. Aber unsere Sicht hat sich verändert. Finden Sie nicht? Sand im Getriebe, Steine in der Weiche, Ruinen. Gesichtserkennung sinnlos, alle Städte schon erforscht. Das Zerstörungspotenzial ungebrochen. Immer auf der Flucht. Atlanta, Berlin, Amsterdam, Hamburg, London, Rio de Janeiro, St. Petersburg, Wien, Melbourne, Bukarest, Mumbai, Mexico City, Manchester, Paris. Was kommt noch? Aus den Tagebuchaufzeichnungen, sichergestellt 2017, anonyme Einsendung. DHL-Sendungsnummer 00304043415085209506. Die Büros waren verwaist. Nur die Putzkolonne kam einmal in der Woche. Und damit etwas Leben. Ich kam als Einziger noch jeden verdammten Tag und verbrachte ihn an meinem Schreibtisch mit Ausblick auf den Park. Grübelte, dachte nach, weinte, wütete, fasste wieder Hoffnung, las alle Notizen, Einsatzberichte, Analysen und Prognosen immer und immer wieder. Nichts. Starrte stundenlang auf die Landkarten mit den bunten Stecknadeln. Nichts. Schließlich bekam ich Nachricht von der Zentrale, dass die Büros anderweitig vermietet würden. Ich verpackte alles in Kartons. Dann würde ich eben zu Hause weitermachen. Aufgeben kam nicht in Frage. Als ich eine Weltkarte von der Wand nahm, rutschte sie mir aus der Hand und segelte zu Boden. Landete mit der Rückseite nach oben. Da entdeckte ich etwas. Das war ja ungeheuerlich. Die Stecknadellöcher. Wenn man all die Punkte verband, entstand eine seltsame, kristalline Form. Aber nein, noch anders. Das war der Umriss eines Stealth-Bombers. Eines Tarnkappenflugzeugs. Ich wusste es. Ich würde ihn kriegen. Mir bleiben noch 813 Tage. Das muss doch zu schaffen sein. Operation Lithos, Hörspiel von Martin Daske. Es sprachen Erwin Schastok, Oliver Broth, Carmen Gräf und Natalia Pschnenitschnikova. Violoncello Ulrike Brandt, Klarinetten Matthias Batschong. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie, Komposition und Realisation Martin Daske. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks 2017. Dramaturgie Jan Buck.